Die S-Bahn und das Flugzeug, die hatten einen Streit. Wer wohl am längsten bräuchte, wer wohl am längsten bräuchte. Mitten im Berufsverkehr, mitten im Berufsverkehr. Die S-Bahn sagt, ich schaff das mit aller Leichtigkeit. Ich werd am längsten brauchen, ich werd am längsten brauchen. Mitten im Berufsverkehr, mitten im Berufsverkehr. Das Flugzeug will gewinnen, egal um welchen Preis. Ohne Hafen keine Landung, ohne Hafen keine Landung. Mitten in der Urlaubszeit, mitten in der Urlaubszeit.